Die südkoreanische Internetzeitung Minjung Uisori vom 3. Februar kritisierte in einem Leitartikel das südkoreanische Regime, das trotz der Proteste der Bevölkerung nach der Forderung der USA die Stationierung vom Raketenabwehrsystem THAAD forciert.